Kundgabe 810. Empfangen durch Bertha Dudde am 14.03.1939. Träger des Wortes. Suche nach der Wahrheit. Schulungsstation. Forscher. Es vereinigen sich alle Kräfte zu dem großen Wirken auf Erden. Und es darf keine Kraft ungenützt bleiben, soll mein Wort den Menschen auf Erden wiedergegeben werden, in aller Reinheit und Wahrhaftigkeit. Wer darum begehret, in der Wahrheit zu leben, dessen Sinn soll nicht gerichtet sein auf die Außenwelt. Er soll beständig nach innen horchen, dem Schöpfer des Himmels und der Erde die Fragen vorlegen, mit sich selbst rechten, in aller Wahrheitsliebe forschen, immer mit zu Gott gerichtetem Denken. Und aller Zweifel wird ihm schwinden. Das ganze Leben wird ihm erklärlich werden als Schulungsstation. Und er wird sich jegliche Weisheit holen von Gott selbst, der ihm diese nicht vorenthalten wird. Nur so allein ist es möglich, den Sinn und Zweck des Lebens zu erkennen. Nur so ist es möglich, in der ewigen Gottheit das höchste und vollkommenste Wesen zu sehen. Und nur so ist es möglich, alle falschen Anschauungen und selbstgebildeten Begriffe aus dem Herzen zu verbannen und nur allein das aufzunehmen, was wirklich von Gott, als der ewigen Wahrheit selbst, ausgegangen ist. So euch nun dieser Weg vorgezeichnet ist und ihr den Willen dazu habt, das Rechte zu tun, wird es euch ein leichtes sein, denn ich bin mit einem jeden, der mich finden will. So ist es nur allzu klar ersichtlich, dass weder weisheitsvolle Forscher noch systematisch geschulte Lehrkräfte auf Erden ein klares, wahrheitsgetreues Bild der Schöpfung und der Wesenheit Gottes geben können, solange sie selbst noch nicht eingedrungen sind in die Wahrheit. Und das auf dem Weg über mich. Wen ich selbst nicht belehren kann, indem sein Wille sich mir bewusst zuwendet, der wird an der reinen Wahrheit stets vorbeigehen und sich nimmermehr für die Unfehlbarkeit seiner Weisheiten einsetzen können. Und so gibt euch Menschen meine Liebe wieder einen Beweis dessen, dass ihr stets Träger meines Wortes sein könnt, wenn es in eurem Willen liegt. Es ist das Suchen nach der Wahrheit zu jeder Zeit den Menschen eigen gewesen. Nur der Weg war nicht immer der gleiche. Wer sich selbst als Ausgangspunkt aller Weisheit betrachtet, wer Kraft seines Ichs einzudringen versucht in ihm fremdes Gebiet, dessen Forschen kann nimmermehr dem richtigen Ziel zuführen. Denn ich selbst will nicht übergangen werden, wo es gilt, meine Schöpfung zu ergründen. Ich bin der Herr alles dessen, was ihr seht. Und es ist somit verständlich, dass, wer in mein Reich eingehen will im Geist, auch zu mir kommen muss. Dann will ich selbst ihm die Pforten öffnen und ihm vollen Einblick gewähren, und er wird nimmer fehlgehen können, sondern in tiefster Wahrheit stehen. Wer jedoch mich übergehen will, der wird blind daherwandeln, trotz aller Anstrengung, Licht zu finden. Ihr, die ihr doch alle meine Geschöpfe seid, ihr könnt doch nur in der Vereinigung mit mir das sein, was ich euch zugedacht habe. Denn soll meine Kraft euch durchfluten, dann dürfet ihr nicht mir entfliehen und mich meiden. Und euer Erdenleben ist wahrlich eine Flucht vor mir. Die Trennung von eurem Schöpfer ist es, was euch das Erdenleben so schwer werden lässt. Und ehe ihr nicht zurückfindet zu ihm, wird euer Leid wahrlich nicht geringer werden. Und so ergehet immer wieder an euch der Ruf aus der Höhe, und ihr höret ihn dennoch nicht. Ihr bleibet in der Tiefe, wo euch doch der Weg zur Höhe vorgezeichnet und so leicht gangbar gezeigt wird. Und ihr schmäht und verspottet den, der um euch werbet mit aller Liebe, Geduld und Barmherzigkeit. Amen.